Das Geheimnis des Sparens liegt darin, einen Teil deiner Einnahmen als quasi nicht existent zu betrachten. Wir legten damals ein eigenes Konto für unsere finanzielle Sicherheit an und installierten einen Überweisungsauftrag, der zu Beginn eines jeden Monats 10% unserer Einnahmen auf dieses Konto einfach so verschwinden ließ. Und am Anfang tat das weh. Aber dann vergaßen wir es fast. Bemerkenswert war, als der Schalter erst einmal innerlich und äußerlich nachdrücklich umgelegt war, erreichten wir die Zielsumme für unsere finanzielle Sicherheit sogar viel eher als geplant. Vielleicht fragt sich dein gesunder Menschenverstand, worin soll der Sinn liegen, Geld anzusammeln, was ich gar nicht nutzen werde? Das ist eine gute Frage. Die hat mich selbst lange Zeit davon abgehalten, irgendetwas zurückzulegen. Doch ich möchte einige interessante Phänomene mit dir teilen, die ich seitdem erlebe. Erstens, Entspannung. Erst nachdem wir diese finanzielle Grundsicherheit beiseite gelegt hatten, wurde mir bewusst, dass die permanente Knappheit die ganze Zeit über ein latentes Grundrauschen an Stress in meinem System erzeugt hatte. Es mag nicht jedem so gehen, doch viele meiner Klienten berichten Ähnliches. Zweitens, Konzentration. Bewusstes Sparen fordert dich heraus, dir sehr genau und ehrlich anzuschauen, welche deiner Ausgaben tatsächlich wesentlich sind. Es trainiert dich in gesunden Nein-Sagen. Wir kommen dazu noch einmal ausführlicher beim Saturn-Prinzip. Noch ein Vorteil, Reichtumsbewusstsein. Ständig rechnen und zwischen deinen Dispo-Krediten hin und her jonglieren zu müssen, stärkt dein Mangelbewusstsein. Zu wissen, dass du über ein Vermögen für ein halbes Jahr Leben verfügst, signalisiert deinem Unterbewusstsein, dass du materiell reich bist. Dieses verstärkte Reichtumsbewusstsein wird sich sehr wahrscheinlich auch auf deine kommende Chancenverarbeitung und weitere Gewinne auswirken. Sparen wirkt auch energetisch. Es klingt jetzt vielleicht etwas esoterisch, doch ich mag einfache, einleuchtende Bilder und ich glaube, unser Unterbewusstsein auch. Wer nicht spart, dessen Vermögensfluss gleicht einem schnell fließenden Fluss. Was reinkommt, fließt sofort wieder raus. Wusch, weg war's. Hast du schon einmal an einem stark strömenden Gewässer gewohnt? Zu Beginn fühlt sich das romantisch an. Doch irgendwann hast du eventuell eine leicht genervte Empfindung. Es ist, als ob deine eigene Lebensenergie ständig mit dem Wasser wegfließt. Keine Ruhe im System. Und nun stell dir vor, du errichtest mitten im Fluss einen Staudamm. Der muss gar nicht groß sein. Das Wasser kann sich jetzt in einem Becken sammeln. Der Fluss fließt immer noch raus und rein, doch in der Mitte ist ein Ruhepol entstanden. Interessanterweise wirkt ein so angespartes Vermögen oft anziehend für noch mehr Vermögen. Durch Sparen baust du ein ökonomisch-energetisches Gravitationszentrum auf. Du musst mir das nicht glauben, probier es einfach aus. Und noch ein wichtiger Punkt, du wirst einen Kreativitätsschub erleben. Wenn sich unser inneres System zu entspannen beginnt, weil unser Unterbewusstsein realisiert, hey, im Ernstfall haben wir für 6 Monate vorgesorgt, dann sinkt die Angst und die Kreativität steigt. Wir können unsere wahre Schöpferkraft erst entfalten, wenn wir uns sicher fühlen. Du siehst, ich habe ja eine Lanze für das bewusste Sparen gebrochen. Betonung auf bewusst. Sinnlos Geld zu ordnen hat nichts mit realer Fülle zu tun. Auf deutschen Sparkonten liegen fast 2.000 Milliarden Euro ungenutzt herum. Nicht vorstellbar, was der Einzelne und wir als Kollektiv damit erschaffen könnten. Überprüfe also bitte in regelmäßigen Abständen selbstkritisch, ob deine Art zu sparen eine gesunde Erfahrung von Fülle und Freude unterstützt oder ob es dich bequem, gierig und vielleicht noch ängstlicher macht. Ich möchte gern noch 3 wesentliche Qualitäten des Stierprinzips hervorheben. Erstens, das Schaffen von Werten. Der Stier ist ein Erdzeichen. Hier geht es darum, nachhaltige, anfassbare Werte zu schaffen. Etwas, was du der Welt hinterlassen kannst. In unserer so kurzatmigen Zeit werden immer mehr Selbstständige und Unternehmer durch die Gier nach dem schnellen Erfolg korrumpiert. Im Internet wimmelt es von brillanten Geschäftsideen, mit denen du über Nacht reich werden kannst. Die Händler an der Börse haben nichts aus den Finanzkrisen gelernt. Es zählt an vielen Stellen nur noch der Gewinn und nicht die Frage, wie viel Wert erschaffe ich mit meinem Tun für andere? Was hinterlasse ich konkret mit meiner Arbeit? Wird die Welt durch mich schöner? Gerade wenn du sehr ehrgeizig bist, sehr marsisch, fühlst du dich von diesen Fragen vielleicht ausgebremst. Doch glaub mir, eine gute Antwort darauf zu finden, ist der beste Boden für nachhaltigen und erfüllenden Erfolg. Der lange Atem. In der negativen Übertreibung neigen Stiere zu Sturheit. Positiv sind sie in der Lage, einen einmal eingeschlagenen Kurs auch bei Widrigkeiten beizubehalten. Ich berate und begleite viele Selbstständige beim Aufbau ihres Unternehmens und im Marketing. Und fast gebetsmühlenartig wiederhole ich ihnen gegenüber das Mantra: Gute Dinge brauchen Zeit. Viele Beginner, egal in welchem Bereich, haben meines Erachtens völlig überzogene Erwartungshaltungen und keine Ausdauer mehr. Wir sehen unsere erfolgreichen Idole auf der Bühne, in den Zeitungen, ganz oben in den Charts. Aber was wir nicht kennen, weil wir nicht dabei waren, sind die unzähligen Stunden des Aufbaus, die Momente des Zweifelns, den Schweiß, die Niederlagen. Ich habe mit mehr als 20.000 Menschen an ihren Zielen gearbeitet und aus meiner Erfahrung sind die Top-Ursachen für Misserfolg erstens, wir stellen keine Ziele auf oder gehen gar nicht los, also eine schwache Mars-Energie. Wir haben keine Ausdauer und brechen zu früh ab, eine schwache Stier-Energie oder ein schwaches Saturn-Prinzip. Wir haben mangelnde Bereitschaft dazuzulernen und den Kurs zu korrigieren, das ist dann ein sturer Stier. Und wir haben ein fehlendes Verständnis für die Bedeutung von Teams, womit wir bei der letzten Stierqualität wären, die ich dir näher vorstellen möchte. Nämlich eine starke Gemeinschaft. Die Zeiten der Einzelanstrengung sind endgültig vorbei. Wer heute etwas erreichen möchte, besonders wenn es neu, innovativ ist, der braucht seinen Tribe, seinen Stamm, sein Netzwerk, sein Team. Hirnforscher haben schon lange herausgefunden, dass wir nicht als Einzelwesen erschaffen wurden. Unser Gehirn fährt erst in der Kommunikation mit gleichgesinnten Hirnen und Herzen zur Höchstform auf. Ob und wie sich unser Potenzial entfaltet, hängt maßgeblich von unserer sozialen Umgebung ab. Jede deiner Beziehungen, privat und geschäftlich, hemmt oder fördert dich. Sie gibt oder sie nimmt dir Kraft. Eines deiner mit Abstand wirksamsten Vermögenswerte sind also deine Beziehungen. Und hier solltest du niemals sparen, sondern jeden Tag großzügig investieren. Geld wird als Währung irgendwann verschwinden, davon bin ich überzeugt. Deine Mitmenschen nicht. Lass deshalb dies deine Spitzeninvestments in ein glückliches Leben sein. Erhalte und kultiviere einen gesunden, klaren und stillen Geist. Erhalte und trainiere deine körperliche Gesundheit. Erhalte und entfalte all deine Beziehungen. Und erst dann materielle Fülle. Eine spannende Frage ist, wie groß darf denn die Gruppengröße von einem guten Team sein? Aus dem Verhältnis von Körpergröße und Gehirngewicht ergibt sich eine Formel für die gerade noch funktionierende Gruppengröße. Diese liegt offenbar bei uns Menschen unter 150. Deshalb wohl dürfen die Dörfer der Mennoniten und der Amish People diese Größe nie überschreiten, aber auch schlagkräftige militärische Einheiten liegen darunter, wie zum Beispiel die Hundertschaften der Römer und die Platoons der US-Armee. William Gore, der sein Firmenimperium um Gore-Tex entwickelte, ließ seine Firmeneinheiten immer unter 150 Mitarbeitern. Und sobald dies überschritten wurde, ließ er jeweils eine neue Firma gründen. Sein Erfolg mit diesem Konzept ist sprichwörtlich. Umsetzungsimpulse für das Stierprinzip. Genieße die geführte Meditation im Saal deines Reichtums. Du findest sie im Downloadbereich auf der Webseite. Genuss. Achte täglich möglichst oft darauf, was du tust und konsumierst, und tu es bewusst und mit Genuss. Du kannst aus jedem Essen, jeder Berührung oder im Spaziergang durch den Wald eine Meditation der Sinne zaubern. Lass dich regelmäßig massieren, gönne dir diesen Luxus. Spare dir eine Summe Geld an, die dich für eine Zeit lang versorgen kann, solltest du einmal nicht arbeiten können. Damit verschaffst du dir finanzielle Sicherheit. Meine Empfehlung, nehme deine monatlichen Ausgaben mal 6. Das mag jetzt seltsam klingen, der nächste Tipp, doch es bringt erstaunliche Erkenntnisse ans Licht. Leg dir einen kleinen Haufen Geld, Scheine, Münzen auf deinen Nachttisch. Sprich kurz bevor du einschläfst oder nach dem Erwachen mit dem Geld. Stell dir vor, es hat ein eigenes Wesen. Du kannst ihm jede Frage stellen, zum Beispiel, hey Geld, was brauchst du, um gern zu mir zu kommen? Wie kann ich dich weiser nutzen? Dann schließ deine Augen und lass das Geld antworten. Wirst überrascht sein. Leg dir ruhig zu Hause einen kleinen Schatz zum Anfassen zu. Vielleicht Scheine, Münzen, vielleicht etwas Gold. Es muss gar nicht viel sein, doch so wird Reichtum für dich viel greifbarer. Wenn Selbstliebe für dich ein Thema ist, dann geh es aktiv an. Besorg dir gute Bücher zum Thema. Praktiziere Tantra, denn dies ist ein wunderbarer Weg, die Sinne zu feiern und dich mit deiner Essenz zu verbinden. Praktiziere Erdrituale, Lagerfeuer, Gartenarbeit, mit den Händen in der Erde wühlen, Schwitzhütten, lange Wanderungen in der Natur. Und wie sinnlich nährend ist deine Wohnung eingerichtet? Verfügst du über gemütliche Plätze zum Liegen und zum Sitzen? Schaust du auf Bilder, die Fülle verkörpern? Und gibt es Materialien und Objekte, die sich angenehm berühren lassen, zum Beispiel Holz, Marmor, runde Formen? Und noch ein Tipp zur Teambildung. Wenn du spürst, dass du müde von der Einzelanstrengung bist, hey, weißt du, das verstehe ich echt gut. Warte nicht, hoffe nicht. Initiiere selbst privat und beruflich kleine Teams von gleichgesinnten Menschen, die regelmäßig zusammenkommen und sich in ihren Anliegen unterstützen. Wenn du möchtest, checke in dem Fall auch unsere Live-Coaching-Plattform humantrust.com aus. Da finden sich sehr, sehr viele gleichgesinnte Menschen auch live vor Ort zusammen.